Das Unikino präsentiert Lego Movie 2. Diesen Donnerstag ist das Semester zumindest unikinotechnisch schon wieder vorbei. Als passenden Schlussstein setzt man im Unikino auf den Lego Movie 2. Ob der Film damit genug unbeschwerte Kindheitsgefühle in die Klausurenphase zaubert? Die Story. Die Geschichte von Emmett und seinen Freunden ist im ersten Teil bereits erzählt. Der zweite Teil setzt nahtlos an die Geschichte des ersten Teils an. Seit den grauenvollen Ereignissen am Taco-Dienstag ist eine Ewigkeit vergangen. Unser Leben versank im Chaos. Dieses neue Leben hat uns stark gemacht und abgehärtet. Zwei Kaffee bitte. Einer schwarz, der andere mit einem Spritzer Milch und 25 Stück Zucker. Naja, die meisten jedenfalls. Emmett ist also wie schon vorher ein unverbesserlicher Optimist geblieben. Schließlich wird das gebeutelte Apokalypse-Burg dann aber auch noch von einer weiteren Bedrohung heimgesucht. Ein Raumschiff aus dem Schwestar-Universum entführt alle Protagonisten aus dem ersten Teil, bis auf Emmett. Was Emmett dann allein auf eine große Rettungsmission schickt. Naja, fast allein. Halt die Blätter fest, Franziska, denn jetzt retten wir Lucy! Und alle, die sonst noch gefangen wurden. Wie es dann in dem Schwestar-Universum weitergeht, erfahrt ihr natürlich erst diesen Donnerstag. Die Technik. Die Computeranimation ist wie im ersten Teil sehr nah an dem Stile von Brick-Films in Stop-Motion gehalten. Mitunter nimmt sich Lego sogar selbst dabei aufs Korn, wenn man zum Beispiel sieht, wie die Figuren aus Lego Friends versuchen zu gehen, da diese im Gegensatz zu normalen Lego-Figuren keine beweglichen Beine haben. Doch auch andere bekommen ihre Auftritte. Kleine Referenzen auf andere Filme oder kleine Seitenhiebe in die Popkultur sind an allen Ecken verstreut. Sei es ein John McClane in einem Lüftungsschacht oder auch mal eine Nebenfigur, die sehr an eine bekannte Vampirverfilmung erinnert. Fazit? Der Film macht eigentlich alles richtig, aber irgendwie springt der Funke und der Charme des ersten Teils nicht so ganz über. Wir haben auch lange überlegt, warum das so ist. Vielleicht ist es einfach die Tatsache, dass der Film keine großen Neuerungen hat. Während man sich in lange laufenden Franchises immer wieder um eine Neuerfindung bemüht, ist hier sehr viel beim Alten geblieben. Was eigentlich auch nicht schlecht ist, dennoch ist der Film in seinem Einspielergebnis und seiner Erwartung abgeschlagen hinter dem ersten Teil. Wir geben auf jeden Fall 9 von 10 Punkten in der Hoffnung, dass es noch einen dritten Teil gibt.